glaube, so über die Jahre hinweg wären fast gar keine meiner Projekte entstanden, wenn ich immer darauf geachtet hätte, was irgendjemand meint und sagt und glaubt und mir empfiehlt, ja. Als wir unsere Super 8 Kamera gekauft haben, also wir wollten auf jeden Fall harte Filme drehen. Ja. Also es war für uns ganz klar, dass wir gesagt haben, wir machen also wirklich harte Underground-Filme. Und es musste alles echt sein. Das war so unser Anspruch, dass es so eine Echtheit hatte. Also wenn ein Mann mit einer Frau schläft, dann muss die Penetration im Film gezeigt werden. Ja. So. Das war eigentlich also der Anspruch, radikale und harte Filme zu drehen. Mich interessiert nur meine Sicht der Dinge. Der Filmregisseur Romuald Karmakar. Ein Feature von Ayşe Malekşahi. Hallo, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz des Films Die lange Nacht singt ihre Lieder. Ja, schon falsch, schon falsch. Die Nacht singt ihre Lieder, nicht die lange Nacht. Die Nacht singt ihre Lieder, dem ersten deutschen Beitrag im diesjährigen Berlinale-Programm. Und ich darf zunächst einmal vorstellen, wer auf dem Podium sitzt. Direkt neben mir, der Regisseur des Films Die Nacht singt ihre Lieder, Romuald Karmakar. Genau. Mhm. Auch hier, ich bin auch der Produzent des Films, ist nicht unwichtig. Ja, also entschuldigen Sie, ich meine, wir sind gut vorbereitet, Sie müssen auch gut vorbereitet sein. Es gab so eine Zeit, das war seit 88, als zum ersten Mal ein Film von mir auch hier auf der Berlinale lief, wo ich dann im Anschluss daran eigentlich immer sehr gerne auf Filmfestivals gefahren bin, weil ich das toll fand. Das war so meine Filmhochschule, weil ich bin dann mit irgendeinem Kurzfilm nach Barcelona eingeladen worden. Und habe dann, was weiß ich, den Produzenten der Filme von John Cassavetes kennengelernt. So habe ich dann Filme von John Cassavetes kennengelernt. Also das war eine sehr interessante Zeit, aber das habe ich nach Todmacher aufgehört. Also nach Todmacher hat sich das für mich einfach erschöpft, diese Reiserei und auch der Besuch der Festivals. Der Todmacher, die Geschichte des Massenmörders Fritz Haarmann, der 1924 in Hannover verhaftet wird, ist Karmakars Durchbruch und spielt in einem Verhörzimmer. Das Frankfurter Kreuz heißt ein Ladenkiosk, der zur Menschenbühne wird. Manila erzählt von deutschen Ferntouristen, die im Transitraum des Flughafens warten müssen. Die Filme des Regisseurs Romuald Karmakar sind Kammerspiele, fast immer konzentriert auf einen Raum. Auch das Drama »Die Nacht singt ihre Lieder« bleibt in einer Berliner Wohnung, erfasst so die Einsamkeit eines jungen Paares an seinem letzten gemeinsamen Abend. Dieser Spielfilm lief im Wettbewerb der Berlinale 2004. Darf ich mal eine Frage stellen? Ich finde es traurig, dass einige Kollegen hier sich offenbar nicht auf einen Film einlassen können, der ihrer Erfahrung widerspricht. Ich möchte auf den Film zurückkommen und erst eine Frage stellen an den Regisseur. Wie verhält sich eigentlich das Stück zu dem, was wir jetzt als Sprache in dem Film gesehen haben und gehört haben? Und nach welchen Kriterien haben Sie aus dem Theaterstück einen Kinofilm gedreht? Ich möchte das ganz kurz mal am Beispiel der Öffnung des Filmes darstellen. Der Film beginnt im Weiß. Parallel dazu läuft die Musik. Als nächstes erkennen wir die Silhouette einer Frau. Wir erkennen eine Ratte-Polle, die sich umdreht, die durch die Tür reinkommt, hinter diesem Vorhang, diesem gleißenden Licht erscheint. Sie kommt auf uns zu, wir kennen sie zum ersten Mal voll, wir fahren vor ihr her durch das Schlafzimmer. Sie sagt, ich halte das nicht mehr aus, zu sich selbst. Dann sagt sie, nein, ich schaffe das nicht, zu sich selbst, gleichzeitig zu einem zweiten. Und dann kommt der dritte Satz, wir können so nicht weiterleben, wir wissen noch nicht, zu wem er es sagt. Die Kamera fährt weiter, weil sie auf uns zugeht. Die Kamera fährt durch das Wohnzimmer, wir erkennen das Frank Gehring auf dem Sofa liegt. Wir wissen, dass es die zweite Person ist. So, das ist eine einzige Einstellung. Und sehr geehrte Damen und Herren, Sie beschäftigen sich mit Film. Wenn Sie das nicht als Kino erkennen, dann haben Sie keine Ahnung vom Theater. Seine Absicht ist, glaube ich, wirklich der besondere Blick. Wo ist Lüge, wo ist Wahrheit? Wo ist Verstellung, wo ist Offenheit? Wo will man etwas verschweigen? Wo will man etwas nicht sagen? Der Schauspieler Manfred Zapatka war bis auf den Todmacher in fast allen Spielfilmen von Romuald Karmarka zu sehen. Seine Rollen: einsamer Wolf, sexhungriger Monteur, wortkarger Vater. Es ist eher sein besonderer Blick auf eine Gesellschaft, den eigentlich mehr haben sollten. Also das ist eine ganz spezielle Art, auf Leute zu gucken, auf Verhältnisse zu sehen. Ja. Das Jahr 2012 war Romuald Karmarkas Jahr. Fast zeitgleich kamen die Einladungen nach Harvard und nach Venedig. Die renommierte amerikanische Universität lockte mit einem Forschungsstipendium. Venedig mit einer Ausstellung im deutschen Pavillon auf der 55. Kunstbiennale. Karmarka sagt zu beidem ja. Man überlegt, okay, was passiert da? Und weil, ich glaube, so 2010, 2011 hatte ich ja wirklich überlegt, ob ich aufhöre, überhaupt so weiterzumachen. Das hat ein bisschen mit der Retro beim österreichischen Filmmuseum zu tun gehabt. Dann waren wir auch noch mal in Korea eingeladen. Und das waren eigentlich so tolle Höhepunkte, aber es war gleichzeitig die Vergegenwärtigung dessen, was man die ganzen 20, 25 Jahre davor gemacht hat. Es kann nicht mehr sein, dass wir sozusagen 200 Jahre nach Hans, dass wir uns immer noch irgendwie mit den Grundwerten der Aufklärung nicht im Reinen sind. Auch im Kino ist es wichtig, dass es mündige Zuschauer gibt, auch mündige Journalisten, die fähig sind, ihrem eigenen Urteil zu trauen, die fähig sind und auch Mut haben, ihrem eigenen Urteil und ihrer eigenen Urteilsfähigkeit zu folgen. 2010 war dann auch so die Überlegung, ob man eigentlich jetzt Lust und Energie hat, nochmal 20, 25 Jahre zu gehen. Also sich nochmal sozusagen ins Zeug zu legen, um diese ganzen Widerstände aus dem Weg zu räumen, zu überleben, zu kämpfen und so. So, das war das. Wir sind halt immer gewohnt, dass wir alles immer vorgegeben haben wollen. Dass im Grunde genommen wir auch zum Beispiel Filme haben wollen, die so viel Musik haben, dass man eigentlich gar keine eigenen Emotionen mehr zulassen will. Weil das alles immer abgenommen werden soll. Und ich denke, das ist nicht das, was Kino kann. Kino kann viel mehr. Kino kann im Grunde genommen auch dem Zuschauer, natürlich auch dem Journalisten die Möglichkeit geben, eigene Dinge zu entdecken, Bilder zu lesen. Nur das gegenwärtige Kino, und ich will auch jetzt nichts gegen das amerikanische Kino sagen, weil ich halt sehr, sehr viel amerikanisches Kino sehe, ist eben nur das, dass wir immer mehr beim Lösen einer Kinokarte auch unser eigenes Selbst abgeben und im Grunde genommen irgendwie bevormundet werden wollen, die ganzen 90 oder 120 Minuten lang. Und ich glaube, dass die Grammatik des Kinos viel breiter ist als diese Selbstreduktion. Seit September 2012 lebt der Filmregisseur Romuald Karmarka als Stipendiat des Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University in den USA. Hier arbeitet er an einem neuen Filmstoff über den SS-Standartenführer Walter Rauf. Zwischendurch unterbricht er seine Recherchen und fliegt nach Europa, um seinen Auftritt für Venedig zu besprechen. Daheim, das heißt in Deutschland, hat kaum einer aus der Branche die jüngsten beruflichen Entwicklungen von ihm mitbekommen. Rückblende. Das Vorspiel von Venedig. Das Vaporetto gleitet durch den Kanal an den Palazzi vorbei, stoppt an den Arsenalen. Die alten Schiffshallen sind ein Schauplatz von vielen auf der 55. Kunstbiennale. Langsam setzt sich das Boot wieder in Bewegung, hält an den Giardini. Im weitläufigen Park stehen die Länderpavillons. 6 Monate wird hier zeitgenössische Kunst aus allen Kontinenten gezeigt. Am Ende des Kiesweges steht der klassizistische Bau der Engländer, flankiert vom deutschen und französischen Pavillon. Ende 2012 haben die Kommissare der Länderpavillons, die Französin Christine Marcel und ihre deutsche Kollegin Susanne Gensheimer, beschlossen, die Gebäude zu tauschen. Grund war der 50. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Kamaka teilt sich die Räume mit der indischen Fotografin Dayanita Singh, dem chinesischen Künstler Ai Weiwei und mit dem südafrikanischen Fotografen Santu Mofokeng. Naja, ich meine, die Überschrift des Taz-Artikels war Hippe Gastarbeiter, was schon mal ein ziemlich harter Text ist. Und dann ist halt so, dass eben am Ende des Textes halt die Frage aufkommt, ob es denn nicht genug deutschstämmige Künstler gibt. Zunächst möchte ich eigentlich schon noch mal ganz deutlich sagen, dass Romuald Kamaka für mich ein deutscher Künstler ist. Er hat zwar, wie ich erst auf unserer Reise nach Venedig erfahren habe, mit Erstaunen, tatsächlich einen französischen Pass. Das ist fast so was wie eine Ironie der ganzen Situation. Das wusste ich vorher nicht. Susanne Gensheimer, Direktorin des Museums für moderne Kunst in Frankfurt am Main. 2011 und 2013 Kommissarin des Deutschen Pavillons in Venedig. Aber jetzt rein von seiner Arbeit her und auch von seiner Biografie, er lebt ja seitdem er 18 ist eigentlich in Deutschland, ist in Deutschland geboren auch und hat dann eben nicht nur seine ganze professionelle Karriere in Deutschland gemacht, sondern vor allem die Themen, mit denen er sich beschäftigt in seiner Arbeit, das sind ja ganz zentrale Themen dieses Landes und seiner Geschichte. Susanne Gensheimer hat die Kritik registriert. Schon beim ersten Mal wurde ihre Entscheidung für den Film- und Theaterregisseur Christoph Schlingensief nicht immer nur freundlich kommentiert. Nach seinem Tod im August 2010 setzte sie ihre Arbeit mit seiner Frau Aino Laberens fort und wandelte den gesamten deutschen Pavillon in die Schlingensiefsche Bühneninstallation Church of Fear um. Kamaka hat sich 2011 Schlingensiefs Pavillon angesehen. Er war sowieso in Venedig und der Einladung des Filmfestivals gefolgt. Alles, was ich eigentlich seitdem gemacht habe, das entsteht nicht aus dem Gedanken heraus, dass ich da jetzt irgendwie Leute provozieren oder ärgern will, sondern sie entstehen, weil mich diese Sachen interessieren und diese Art, diese Dinge auch so zu erzählen, interessieren. Und vor allem setze ich das auch nicht als Mittel ein, um irgendwas zu provozieren, so wie Christoph das macht, der Schlingensief, ja? So, der halt einfach klar natürlich abschätzen kann, dass wenn er halt da irgendwie kopulierend und vögelnd über die Bühne geht und was weiß ich, oder wenn er halt Geldscheine aus dem Fenster rausschmeißt, dass es halt so eine Reaktion gibt. Das kann ich halt nicht, ja. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht, sondern ich versuche halt einfach das, was mich interessiert, mit der Sprache, die für meiner Meinung nach auch für die Geschichte richtig ist, einen Film zu machen. Wenn Romuald, man kann schon sagen, radikal politisch ist, ist Dayanita eher biografisch. Ja? Und bei Santu, der hat dann eine dokumentarische Haltung. Und Ai Weiwei findet dann wieder im Prinzip Metaphern für ganz grundsätzliche Verhältnisse. Und sozusagen, also das ist, was ich mir hoffe, dass diese 4 Positionen eben auch einen Blick auf 4 unterschiedliche kulturelle Perspektiven, Lebensformen ermöglichen. Schauplatz: Somerville, Cambridge, Massachusetts. In Somerville, USA, einem kleinen Ort mit gemütlichen Cafés und Kneipen, gleich neben der Universitätsstadt Cambridge, wohnt Romuald Kamaka. In den USA recherchiert Kamaka über den SS-Offizier Walter Rauf und genießt die neuen finanziellen Freiheiten. Jeden Monat trifft ein Scheck ein. Er hat keine Lehrverpflichtungen, kann in Ruhe über seine Präsentation auf der Kunstbiennale in Venedig nachdenken. Immer unterstützt von 2 Assistentinnen. Romuald Kamaka ist einer von 50 Fellows, die in diesem Jahr nach Harvard berufen wurden. Mich begeistert es eben mit einem Neurobiologen zusammenzusitzen oder mit einem Astrophysiker oder mit jemanden, der Quasi-Kristalle in Ostsibirien sucht. Oder irgendwelche Computerwissenschaftler von MIT oder von Seattle oder was weiß ich. Das ist halt schon wirklich wahnsinnig. Ja. In Harvard ist es üblich, dass die Stipendiaten sich den anderen mit einem Vortrag vorstellen. Man spürt schon, dass manche Leute damit nicht umgehen können, dass man jetzt nicht auch irgendwie Professor ist. Ich hatte auch am Anfang so das Gefühl, dass es auch Vorteile gegenüber Deutschen gibt, auch hier in diesem Milieu, obwohl ich gar kein Deutscher bin, aber aufgrund meines deutschen Akzents musste ich dann mich mit so Merkwürdigkeiten auseinandersetzen, die mich so ein bisschen an Vorurteile gegen Deutsche aus dem Ersten Weltkrieg noch erinnern. So. Dann dieses, dass eben nicht jeder so voll Akademiker ist. Und dann auch so eine Sache, dass natürlich irgendwie Akademiker ja auch wahnsinnig spießige Menschen sind. Also Akademiker sind ja jetzt keine Lebensvorbilder für mich. So. Ja. Rückblende. Ich habe keinen Kirschgarten. 1965 wird Romuald Kamaka in Wiesbaden geboren. Er ist französischer Staatsbürger, wächst in Deutschland und in Athen auf, lebt seit 2000 in Berlin. Ich bin eigentlich froh, dass ich sozusagen die Möglichkeit habe, mit meinem indischen Adoptivvater über das Wiederaufleben des indischen Romans zu reden, mit meinem griechischen Stiefvater über die Militärjunta in Griechenland, die ja bis 1974 war, und mit meinem persischen Vater, der ja mein eigentlicher Vater ist, den kenne ich ja gar nicht. Dann habe ich eine französische Mutter, die aus dem Elsass kommt, und das sind also alles so Überlagerungen, aber was jetzt da das Deutsche ist und so, das interessiert mich ja. Das wird das ja alles klein machen. Ja. Trotzdem charakterisiert ihn eine Zeitung als europäisierten Iraner. Ich bin ja eben so oft weg gewesen und ich habe zum Beispiel nicht einen Ort, wo meine Kindheit war oder was, oder der Kirschgarten, wo wir immer vorbeigefahren sind. Oder zum Beispiel, als ich in Athen gelebt habe, habe ich mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Und die Zeit, als wir in Baden-Baden waren, da war ich mit meiner Mutter, das war eben 70er Jahre. Und das war eben für eine alleinstehende Frau, die berufstätig ist und einen Sohn alleine großzieht, war das halt in diesem katholischen Milieu einfach ein großes Problem. Ja? Und ich habe da nur negative Erinnerungen an diese Zeit. Und an die Wiesbadener Zeit, da war ich halt 7 irgendwie. Zum Beispiel als Todmacher in Venedig lief und herauskam so Kamaka aus Wiesbaden. Da haben ganz viele Leute aus meiner Jugendzeit, ja, und zum Beispiel auch die Lehrerin aus dem Kinderhort, mir so geschrieben. Und einerseits freut einen das, aber andererseits macht einem das ja auch Angst. Ja, so. Es ist so ein Wechselspiel zwischen Nähe und Bekanntheit und Vertrautheit und Distanz. Hi everybody, I'm Judy Vishniak, the Associate Dean of the Fellowship Program. Our speaker today, Romuald Kamaka, is one of the most creative filmmakers in Europe today. Heute ist in Harvard Kamakas Vorstellungstag. Logie Fellow and the Harvard Radcliffe Film Study Center Fellow as well. Bis in die frühen Morgenstunden hat Romuald Kamaka an seinem Vortrag gefeilt. Jetzt steht er mit schwarzem Jackett und weißem Hemd am Rednerpult. Sortiert seine Papiere, auf denen nur Stichwörter stehen. Begrüßung, Mailman-Clip, Military Compulsory, Wehrpflicht, Hunde aus Samt und Stahl. Sein Blick geht zur Leinwand, dann wendet er sich dem Publikum zu. Ich will starten mit einem kleinen Remerciement, einem cinematographic Token of Appreciation to all of you. For the wonderful experience, I have the privilege to live at Harvard. No magician will be able to take away these memories. Yes. Hello, I'm Bill Bieber. Es folgt eine kleine filmische Verbeugung vor dem Mann, der für das Radcliffe Institut die Post verteilt, the Mailman. Ein Kurzfilm aus Kamakas amerikanischer Videoserie 19 Clips for 19 Days. So, dear fellows, dear ladies and gentlemen, In my presentation, I will talk about the material Bill brought in these boxes to my office. Kamaka spricht über seine frühen Werke. Auf der Videoleinwand stoßen in Côte de Boule französische Wehrpflichtige mit entblößtem Oberkörper immer wieder ihren Kopf gegen den Spind. Freizeitrituale in einer Kaserne. Der Regisseur streift weitere Dokumentationen, arbeitet sich durch sein Filmschaffen, landet bei seinem ersten abendfüllenden Dokumentarfilm Warheads. Er entstand Anfang der 90er Jahre und beschäftigt sich mit dem Lebensalltag von Söldnern. Kamaka reist für den Film bis nach Jackson, Mississippi, beobachtet, wie die Kämpfer an Waffen ausgebildet werden. Er begleitet unter anderem den englischen Söldner Karl, der ihm in Kroatien stolz selbstgemachte Raketen präsentiert. Homemade Warheads. It's a complicated thing. It's a kind of truth. Oh yeah, you see life's in, you know, real. Der Söldner erzählt, was er am globalen Geschäft des Tötens so faszinierend findet und dass sein Leben den Fotomotiven des berühmten Kriegsfotografen James Nachtway gleiche. Dieses Leben, sagt Karl im Film, sei trotz der Gräuel immer noch faszinierender, als in England in einer Fabrik zu arbeiten. Worüber Romuald Kamaka an diesem elitären Ort Harvard nicht spricht, sind die Anfeindungen, die er durch die Machart seiner Filme in Deutschland erfährt. Rückblende. Die Kritiker. Beispiel 1: Warheads. Aus der Begründung der Filmbewertungsstelle. Der Bewertungsausschuss war sich einig, dass dieser Film in keinem Ansatz kinogerecht sei. In quälender Länge ziehen sich Bilder über die Leinwand, die wie unbearbeitetes Rohmaterial von Amateurfilmern wirken. Die Unverbindlichkeit der Aussage bleibt im Affirmativen stecken und wird noch durch Anbiederei in devote Haltung gegenüber den Interviewpartnern verstärkt. Prädikat abgelehnt. Beispiel 2. Und als ich zum Beispiel Côte de Boule gedreht habe, das ist also ein Kurzfilm über französische Wehrdienstpflichtige, die mit dem Kopf gegen den Spind stoßen, so in ihrer Freizeit. Das ist jetzt keine militärische Übung, sondern das war einfach ein reines Vergnügen. Das ist ein Phänomen, das ich beobachtet habe bei den Leuten, die mit mir eingezogen wurden. Und weil ich mich auch gefreut habe, dass sie da alle mitmachen und auch irgendwo stolz waren, dass ich sie da filme, obwohl es nur eine Super-8-Kamera war, habe ich halt auch dann den Film für alle Kameraden gewidmet. Das war für den Redakteur damals beim Südwestfunk einfach ein Indiz, dass ich ein Faschist bin. All these films were a kind of education for my filmmaking, because I never attended any film school. Romuald Kamaka spricht über Einflüsse und Prägungen. Würdig das amerikanische Independent-Kino. Zitiert Filme wie zum Beispiel Cockfighter und Two-Line Blacktop Asphaltrennen von Monty Hellman oder Gloria von John Cassavetes. An der Kamera stand damals der Deutsch-Amerikaner Fred Schuler. Der sei für ihn bis heute das Bindeglied zwischen ihm und dem amerikanischen Independent-Kino. Fred Schuler became the director of photography of my first feature film called The Deathmaker. Mitte der 90er Jahre dreht Kamaka mit Schuler Der Todmacher. Von da an ist Schuler bei allen Spielfilmen mit dabei. Was Kamaka dem amerikanischen Publikum verschweigt: bei der Übergabe des Filmband in Gold für Der Todmacher entlud sich seine Anspannung in dem Satz: Ich danke vielen und vielen nicht. Rückblende. Denke ich an Deutschland. Meine Heimat ist die Erinnerung, und die Erinnerung für mich hat es halt sehr stark mit Deutschland zu tun, weil ich ja auch in Deutsch träume und Deutsch denke. 1977 zieht Romuald Kamaka mit seiner Mutter nach Athen. Er ist 12 und besucht dort die deutsche Schule. Kamaka interessiert sich für Geschichte. Gegenseitig fragen sich die Schüler Daten ab. Wann war das Ermächtigungsgesetz? Wann der Reichstagsbrand? In dieser Zeit lernt er auch den Autor und Filmemacher Hartmut Gerken kennen. Gerken leitete damals das Goethe-Institut in Athen, veranstaltet Schriftstellersymposien, Filmreihen und eröffnet dem Teenager mit seinem Programm völlig neue Welten. Und dann gab es auch zum Beispiel so eine Veranstaltung, das war das Bielefelder Kolloquium der konkreten Poesie. Das war so eine Kunstrichtung, die, sagen wir mal, sehr stark mit dem Dadaismus zusammenhing. Ferdinand Krivet, Bodo Hell, Achtenbusch, der Gerken, Tim Ulrichs, das waren sozusagen all diese Leute, die in diesem Bielefelder Kolloquium sich getroffen haben. Und der Hartmut Gerken hat diese ganzen Leute mal nach Athen geholt. Und für mich damals, der ich halt so Punk war oder anfing, Punk zu sein, war das natürlich genau so eine künstlerische Entsprechung und so eine Weiterführung von Dada. Und Hartmut Gerken hat auch einmal Hans-Jürgen Sieberbergs Film Hitler, eine Karriere aus Deutschland gezeigt. Und so mitten in der Vorführung gingen die Lichter an, dann ging der Vorhang zu und dann musste das ganze Kino evakuiert werden wegen der Bombendrohung. Das heißt, für irgendjemanden in Griechenland war sozusagen das ein Wiederaufkommen faschistischer oder nationalsozialistischer Tendenzen, dass man eben einen 6-stündigen Film über Hitler zeigt. Also die haben natürlich weder den Film kapiert, noch Sieberberg, noch was auch immer. Aber das war für mich, ich meine, ich muss da zwischen 15 und 17 gewesen sein, irgendwie so ein zentrales Erlebnis, dass wegen so einem Film es jetzt eine Bombendrohung gibt und wir komplett dieses Kino räumen mussten, was wir auch alle gemacht haben. 5 Jahre lebt Kamaka in Athen. Haut da noch vor dem Abitur ab, zieht nach München, besucht Hartmut Gerken am Ammersee. Der väterliche Freund holt den 17-Jährigen am Bahnhof ab. Er erinnert ihn an den Hauptmann von Köpenick, weil er in einem Uniformmantel versinkt. Später wird Gerken schreiben: Romuald hat kein unechtes Wort im Kehlkopf. In München geht Kamaka wieder zur Schule. Schließlich hatte er seinen Eltern versprochen, dort das Abitur zu machen. Er wählt Geschichte als Leistungskurs aus, macht seinen Abschluss und begegnet dem Punk Florian Süßmeier. So haben wir uns auch erkannt und gefunden, mehr oder weniger. Wir sind uns selber den Weg gelaufen und haben sofort angefangen, da irgendwie in Kontakt herzustellen. Ja. Und gefunden dann letztlich in der Szene auch, die jetzt, ich würde mal sagen, vom Werkstattkino geprägt war. Also mit wahnsinnig viel Euphorie und Idealismus in Bezug auf Film. Was dann letztlich dazu führte, dass wir uns gemeinsam eine Super 8-Kamera gekauft haben. Sie drehen Kurzfilme, propagieren: Es gibt keine schlechten Filme. Und jedes Genre wird ernst genommen. 1984 beginnt Kamaka an einem historischen Stoff zu arbeiten. Ein Film über Adolf Hitler als Privatmensch vor 1933. Sein Freund Florian Süßmeier ist bei der Produktion Eine Freundschaft in Deutschland dabei. Da war schon irgendwie von dem Moment an klar, dass der Romuald dann eine ganz andere Art Energie in diese Filme investiert, als wir das gemacht haben. Also viel zielstrebiger, viel organisierter und diszipliniert. Was mir jetzt letztlich immer abgegangen ist, diese Disziplin, ein Projekt zu planen und das dann umzusetzen. Romuald Kamaka klebt sich ein Hitlerbärtchen an und spielt im eigenen Film Adolf Hitler, genannt Adi. Ich kenne Romuald schon sehr lange noch aus München. Und wir haben uns wirklich dadurch kennengelernt. Wir sind irgendwie in denselben Clubs nachts ausgegangen. Susanne Gensheimer, die Kommissarin des Deutschen Pavillons in Venedig. Und da drückte der mir eine, was war das damals, wahrscheinlich noch eine Kassette, eine VHS-Kassette oder sowas in die Hand von diesem Film eine Freundschaft in Deutschland. Ich glaube, ich war 19 und ich war damit völlig überfordert. Romuald Kamaka will mehr Filme machen. Solche Filme, kein Mainstream-Kino, kein Fernsehen. Mich interessiert halt immer nur meine Sicht der Dinge. Wie sehe ich das und wie halte ich es für richtig? 1986 schreibt Kamaka an den Grüß Hans, den Jürgen Gott, den Süberberg, an den Regisseur Hans-Jürgen Süberberg, mit der Bitte, sein neues Drehbuch zu lesen, Schwarz und Wolf, in der Hoffnung auf einen Gleichgesinnten. Als ich neulich auf der Suche nach einem kleinen Geld das Haus der Genterstraße 15a passierte, hörte ich plötzlich ein Hallo Sie, auf der Straße liegen. Ich hob es auf, ich hörte auf, ich sah auf und auf einen Mann am Fenster. Einen Mann hoch wie sieben Berge. Er rief, sind Sie nicht dieser junge Mann, dieser Forscher, dieser Hitler, dieser neue Hitler, der Forscher vom Hitler, der Forscher für Hitler, der Forscher im Hitler, der Hitler-Forscher für Deutschland, der mit dem Hitler-Film Eine Freundschaft in Deutschland, dem Drehbuch Schwarz und Wolf, dieser junge Hitler-Forscher mit der Geli. Sind Sie nicht der junge Mann? Doch Regisseur Hans-Jürgen Süberberg reagiert nicht. Es wird noch 10 Jahre dauern, bis die deutsche Filmszene auf Romuald Kamerka aufmerksam wird. 1995 kommt Der Todmacher in die Kinos. Und hat damit ja Bundesfilmpreis gewonnen, viel Aufmerksamkeit gehabt. Und mir war in dem Moment klar natürlich, dass er jetzt so eine Carte Blanche hat und wahrscheinlich etwas machen kann, was er machen will auch, ja. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Romuald, lass uns doch treffen. Kamerka kannte den Schriftsteller und Drehbuchautor Bodo Kirchhoff von seinen Büchern wie Zwiefalten, hatte auch die eine oder andere Reisereportage von ihm in der Zeitschrift Transatlantik gelesen. Vieles habe ich ihn wiedererkannt, wie ich mich selber auch sah in dem Alter. Also etwas Brennendes, ein unbedingtes Wollen, was seine Arbeit, was den Film anbetraf und auch in dieser Rücksichtslosigkeit in Bezug auf die anderen, was die darüber denken. Kamerka und Kirchhoff treffen sich, beschließen eine Zusammenarbeit an einem Film. Diskutieren über den obskuren Konsul Weyer und dessen dubiose Geschäfte in Paraguay. Das Projekt kommt nicht zustande, doch eine neue Drehbuchidee kommt ihnen. Die Sehnsüchte deutscher Ferntouristen. Ich erinnere mich an unsere erste Session, die war in einem kleinen Tiroler Kaff Steinach in so einem Hotel, wo wir dann immer in dieser täglich leeren Wirtsstube da im Restaurant, wenn da niemand war, gearbeitet haben. Und der Romuald sich dann manchmal einfach auf den Boden legte, auf den Rücken und sagte, er müsste jetzt nachdenken. Dann kam der Kellner und stieg über ihn hinweg. Also das waren im Grunde genommen in der Arbeitssituation schon Szenen, die hätten in diesem Film auch sein können. Manila kommt 2000 in die Kinos und erzählt von 12 deutschen Touristen, die auf dem philippinischen Flughafen auf ihren Weiterflug warten müssen. Ein Ehepaar aus der früheren DDR, ein deutsch-philippinisches Ehepaar, die Cousins Herbert und Rudi. Männer, die mit ihrem Sex prahlen und doch einsame Gestalten sind. Manila stand ganz klar einmal für diese absurde Reisewut, ja, für diese blinde, absurde Reisewut, wo man im Grunde nachher gar nicht mehr weiß, wo man ist und ist in einem Transit und redet über den Möbelladen und Elektrodietz oder solche Kacke, wie man sich hier zu Hause einrichten könnte. Und unter dem Tisch bläst einem die Philippinen ein. Ja. Von der Kritik wird Kamerkas Spielfilm gnadenlos verrissen. Ich glaube, dass man diesen Film einfach zu der Zeit nicht wollte, was ich bis heute nicht begreife, weil er beschreibt ja durchaus, und zwar ganz fundiert, menschliche Schicksale, auch menschliche Sehnsüchte, so schräg die auch gelagert sein können. Und er hat ja etwas Wunderbares, er erhebt sich ja nie über diese Leute. Der Schauspieler Manfred Zapatka. Nach den Anweisungen des Regisseurs spielt er den sexhungrigen Monteur Herbert. Er schaut da schon drauf, wie manchmal so ein Insektenforscher und sagt, nee, jetzt lass mal alles weg, jetzt wollen wir genau mal sehen, wie sich dieser Mensch in dieser Situation gerade bewegt. Aber es ist ja nie entwürdigend oder voyeuristisch in keinstem Fall, sondern er will schon was wissen. Er will die Gesellschaft, in der er lebt, schon zeigen, vielleicht sie auch durch seine künstlerische Arbeit kennenlernen. Also warum dieser Film nicht gelaufen ist, ist mir bis heute unerklärlich, verstehe ich nicht. In Harvard konfrontiert Kamerka seine Zuhörer mit Innenansichten von Deutschland. Okay, so, this is the choir of the captives of Manila. Spricht über die Bedeutung von Tätern in seinen Filmen und stellt die ebenfalls im Jahr 2000 gedrehte Dokumentation Das Himmler-Projekt vor. I made a second three-hour documentary called das Himmler-Projekt. Rückblende. Ich bin nicht der Mörderfilmer. Ohne Kostüm und Maske spricht Manfred Zapatka vor der Kamera hochkonzentriert und vollkommen emotionslos die berüchtigte Posener Geheimrede des Reichsführer SS Heinrich Himmler nach. Wie entstehen solche Themen, solche Sätze im Kopf? Wie werden die gebaut von einem Gehirn? Was ist der Moment dahinter? Was will dieser Mensch, wenn er so eine riesige Menge an Text ablässt? Was bezweckt er damit? Wie ist das aufgebaut und so weiter? Das ist ja auch interessant. In der Rede vom 4. Oktober 1943 appellierte Himmler im besetzten Polen an die Moral seiner Offiziere, rühmte die Überlegenheit der arischen Rasse. Ab und zu verspricht sich Manfred Zapatka an den gewalttätigen Zeilen. Und das ist halt künstlerisch wahnsinnig toll und das ist auch Romuald. Diese meine persönliche Verwunderung hat er drin gelassen. Ich dachte, das wäre alles draußen. Und das hat mich dann total verwundert, weil es ist wirklich ein künstlerischer Kniff. Das ist so ein Moment, wo man aus diesem, wenn man so reingesogen wird und so, dass man plötzlich wieder aufwacht, damit man es noch wacher dann weiter fortfährt. So eine Art Verfremdungseffekt, um mal mit Brecht zu sprechen. Die Frau wird im Dschihad nicht getötet und das Kind wird nicht getötet. Das ist nicht erlaubt. Der Mönch in seiner Zelle wird nicht getötet. Kamaka stellt bei seinem Vortrag in Harvard einen weiteren Täterfilm vor. Hamburger Lektionen. 2006 ließ er die auf Arabisch gehaltene Hetzrede des Imam Fasasi, die dieser in Hamburg gehalten hatte, übersetzen und dann 1:1 wieder von Manfred Zapatka sprechen. Auch die Attentäter von 9/11 haben Fasasi gehört. Den Film dazu zeigt Romuald Kamaka in Venedig. Schauplatz Venedig 2013. Das Werk neu betrachten. Es gibt ja diese konzeptionellen Filme, das Himmler-Projekt, die Hamburger Lektionen, das sind ja Werke der Konzeptkunst, filmisch umgesetzt. Susanne Gensheimer kuratierte das Himmler-Projekt im Westfälischen Kunstverein Münster und im Münchner Lenbach-Museum. Und eben die Spielfilme und alles hat miteinander zu tun auf einer bestimmten Ebene. Aber eine unterschiedliche Form. Das braucht sich auch gegenseitig. Und man kann von allem etwas auch in dem anderen finden. Arbeit statt Vergangenheitsbewältigung, NPD. Drei Monitore hängen an den hellgrau gestrichenen Wänden. Zeitgleich laufen die Filme Somerville, Hamburger Lektionen und 8. Mai. An diesem Tag versammelten sich 2005 Neonazis aus ganz Europa auf dem Berliner Alexanderplatz. Mittendrin Romuald Kamaka mit seiner Kamera. Ebenso, wenn sie sich mit Waffen am Kampf beteiligen. Kamaka sieht sich als Ethnograf der gegenwärtigen Verhältnisse, will einen Bogen spannen von alten zu neuen Werken, thematisiert, wie politische Bewegungen Zeitgeschichte missbrauchen, für ihre Zwecke instrumentalisieren. Wenn er Maschinengewehre trägt und Muslime tötet, sollen wir uns von ihm töten lassen? Fast poetisch ist die Präsentation von Kamakas Film Somerville. Diesen Kurzfilm setzt Kamaka bewusst in Beziehung zu Ai Weiweis raumgreifender Skulptur. Miteinander verknotete alte Holzschemel, die vertikal und horizontal bis zur Decke wachsen. Also es ist nicht so, dass jetzt Ai Weiwei mich fragt, ob mir es recht ist, wenn er mir meine Tür zustellt. Somerville zeigt den Blick des Regisseurs durch ein Fenster. Er fällt auf Bäume, die sich im Wind bewegen. Ein meditativ anmutender Kurzfilm und ungewöhnlich für den an harten Stoffen sich abarbeitenden Romuald Kamaka. Das ist ja auch immer das große Missverständnis des Publikums. Das Publikum meint immer, dass Romuald Kamaka ein Verfechter oder Befürworter dieser harten Inhalte ist, die er da dokumentiert. Und das meint das Publikum nur, weil er nicht in aller Deutlichkeit den Zeigefinger hebt und sagt, hey Leute, ich mache das irgendwie aus einer kritischen Perspektive. Aber das ist natürlich die künstlerische Qualität seiner Filme, dass er auch diese Balance aushalten kann, ja? Dass er auch diesen Mut hat, ja? Und diese Kompromisslosigkeit, die Dinge so vorzuführen, wie sie sind. Das ist wahnsinnig wichtig, weil wir sonst vieles überhaupt gar nicht erfahren würden oder kennenlernen würden. In Deutschland wäre es toll, wenn die halt einfach nochmal selber so zurückblicken auf das, was war. Und von innen heraus da irgendwie nochmal diese Revision käme. Der Nachblick oder Rückblick, neuer Aufblick. Also das einfach als Chance begreifen, dass man dann nochmal anders drauf guckt. Und für die ganzen Nichtdeutschen, zum Beispiel die Franzosen und alle Internationalen, ist es ja, die kennen ja gar nichts von mir. Aber die Leute, die sich mit Kunst beschäftigen, die haben wahrscheinlich noch nie was von mir gehört oder gesehen. Und für die ist das ja nochmal ein völlig anderer Blick. Und das wird eigentlich das Interessante sein. Der Romuald hatte jetzt bestimmt andere Vorbilder als ich. Extrem konzeptionell und so als Kontrollfanatiker praktisch sich einen Film, also seine Spielfilme jedenfalls, ausdenkt und dann das versucht, und zwar genau das versucht umzusetzen. Der jetzt irrsinnige Recherche betreibt und tausende Seiten Akten liest und sich über die Zeit Gedanken macht, in denen ein Projekt spielt, um dann das alles zu zeigen in einem einzigen Zimmer. Eine Frage an den Produzenten und Regisseur des Films. Haben Sie ein Zielpublikum für Ihren Film? Welche Emotionen möchten Sie hervorrufen, wenn Ihr Zielpublikum diesen Film sieht? Und was erwarten Sie von der weiteren Auswertung des Filmes? Ein wirklicher Traum wäre es, mit Romuald einen Franz von Assisi-Film zu machen. Das ist ein echter Traum von mir. Ja, ja. Also ich würde auch sehr gerne mit ihm nochmal einen Film machen, weil ich halt glaube, dass das... Ja, also ich glaube halt, dass das halt wirklich eine besondere Person ist und der hat halt einen bestimmten Humor und einen bestimmten Blick auf das Land, dass die Leute halt vielleicht zu vulgär finden, obwohl es gar nicht vulgär ist, ja. Es ist halt vulgär in den Köpfen derjenigen, die sich als was Besseres sehen. Das ist der Punkt. Müsste ich mit ihm mal reden, was er da meint oder wie er sich das vorstellt. Aber eine interessante Idee. Ja, ja. Also erstmal ist es so, dass wenn ich nach diesen Aspekten irgendeine Produktion, die ich bisher geleistet habe, ausrichten würde, gibt es bisher heute keinen einzigen Film von mir. Weil selbst der Todmacher in der Finanzierungsphase ja auch immer abgelehnt worden ist, weil alle mir erzählt haben, dass zwei Leute in einem Raum oder drei Leute in meinem Raum kein Kino sei. Und dasselbe gilt beim Himmler-Projekt, bei allen Dingen, die ich tue. Das heißt, es ist natürlich sehr schwer, so einen Film in die deutschen Kinos zu bringen. Nur trotzdem muss man es doch versuchen. Mich interessiert nur meine Sicht der Dinge. Der Filmregisseur Romuald Karmakar, ein Feature von Ayşe Malekşahi. Es sprachen Ann Kuhn und Tom Jacobs. Technische Realisation Werner Jäger und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Ellen Verstegen. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk, dem Deutschlandfunk und dem Südwestrundfunk 2013.